auch immer es ist, bleib deine Qual. Das kompliziert ist, wird es mich, verwirrt es mich. Und ich kapier, ich kapier es nicht. Doch ich kapier's nicht, meine Pflicht, ich kapier's nicht. Das ist meine Pflicht, doch ich kapier's nicht. Ich hoffe, das ist noch nicht verloren. Doch ich kapier's nicht, es ist meine Pflicht, auch immer. Doch ich kapier's nicht. Wie auch immer, manchmal kann ich mich nicht verstehen. Bin dann unfähig, die richtigen Worte zu wählen oder die Sache klar und deutlich zu sehen. Ja, es scheint so, als würde ich Dinge an das Leben sie verschieden wiedergeben, um sie dann doch noch einmal ganz anders zu erzählen. Kann von einem Moment zum nächsten nicht einmal mit zwei zusammenzählen. Ja, es quält mich, solche Situationen durchzuleben. Ich will immer alles geben, bin mit meinen Gedanken voll am Abheben. Doch sie bewegen sich auf Abwägen, die nicht einmal ich verstehe. Und deswegen vergehe ich mich oft an komischen Aussagen, die keinen Sinn ergeben, die von Widersprüchen leben und mir somit ein Gefühl von absoluter Verpeiltheit geben. So einem möchte ich selbst nie begegnen, nicht im Sonnenschein und schon gar nicht im Regen. Ja, so pflege ich weiter mein inneres Streitpotenzial, vielleicht verrückt, vielleicht auch einfach zu genial. Wie auch immer es ist, es bleibt deine Qual. Da es kompliziert ist, wird es mich, verwirrt es mich und ich kapier's nicht, warum dies bei mir so ist. Doch weiß, was meine Pflicht ist, dass sie etwas zu berichtigen ist und hoffe, dass es noch nicht verloren ist. Wie auch immer es ist, bleibt deine Qual. Da es kompliziert ist, wird es mich, verwirrt. Wie auch immer es ist, ich weiß nicht, was geht. Habe das Gefühl, dass da jemand neben mir steht. Dieser jemand, mein Geist, der mich willkommen heißt und mir meine Wege aufzeigt. Doch wenn sich mein Geist neben mir rumdreht, kann ich nicht wissen, wonach er schreit. Ja, es bleibt dabei, ich bin in zwei Teile aufgespalten, kann mein Geist kaum halten, muss mich ständig beeilen, um dabei zu bleiben, um meinen Geist zu erreichen. Es beschleichen mich Gedanken, die auf anderen Bahnen schwingen. Diese zu verstehen, um meinen Geist mit mir in Eingang zu bringen, funktioniert nur wenn ich schreibe, habe ich alles unter Kontrolle. Bin in meinem Element und schöpfe aus dem Vollen. Aus einem umhertollenden Geist wird ein zahmes Instrument, das meine Sprache kennt, mich in die richtige Richtung lenkt und mich im freien Fall gegen den Boden abbremst, sodass ich in der Lage bin, aufzuschreiben, was mich kränkt. Beende ich meine Guss an kreativen Mühle, fühle ich mich gut, denn mein Geist ist bei mir geblieben. Ja, so fliege ich weiter mein inneres Streitpotenzial. Vielleicht verrückt, vielleicht einfach zu genial. Wie auch immer, es bleibt eine Qual. Da es kompliziert ist, wird es mich, verwirrt es mich und ich kapier's nicht, warum dies bei mir so ist. Doch weiß, was meine Pflicht ist, dass sie etwas zu berichtigen ist und hoffe, dass es noch nicht verloren ist. Wie auch immer es ist, es bleibt eine Qual. Da es kompliziert ist, wird es mich, verwirrt es mich und ich kapier's nicht, warum dies bei mir so ist. Doch weiß, was meine Pflicht ist, dass sie etwas zu berichtigen ist und hoffe, dass es noch nicht verloren ist. Wie auch immer es ist, wie auch immer es ist, es bleibt auch eine Qual. Da es kompliziert ist, wird es mich, verwirrt es mich und ich kapier's nicht, warum dies bei mir so ist. Doch weiß, was meine Pflicht ist, dass hier etwas zu berichtigen ist. Und ich hoffe, dass es bis dahin noch nicht verloren ist. Dass es noch nicht verloren ist. Wie auch immer, gibt's noch einen Weg raus.